kannst nicht einfach gehen und in der Ferne verblassen. Du kannst meinen Kopf nicht verdrehen und mich einfach stehen lassen. Tanz mit mir den ersten Schritt und verzauber mich damit. Ein Leben lang, Tag für Tag, mehr will ich nicht. Komm und tanz mit mir ins Licht. Ich könnte schreien vor Ohnmacht, würde um die Welt für dich rennen. Du hast in mir ein Feuer entfacht und es soll für ewig brennen. Tanz mit mir den nächsten Schritt und verzauber mich damit. Ein Leben lang, Tag für Tag, mehr will ich nicht. Komm und tanz mit mir ins Licht. Mein Leben lang hab ich die Antwort gesucht und auf einmal hab ich dich in mir erkannt. Du hast meine Welt auf den Kopf gestellt. Bitte nimm meine Fäden in deine Hand und tanz mit mir den ersten Schritt und verzauber mich damit.